Die Menschen, die von ihnen befallen waren, gebärdeten sich sofort wie Besessene und Wahnsinnige. Aber noch nie hatten Menschen sich für so klug gehalten und für so unfehlbar wie diese Verseuchten. Nie hatten sie ihre Urteile, ihre wissenschaftlichen Ergebnisse, ihre moralischen Überzeugungen und Glaubenssätze für unumstößlicher gehalten. Ganze Ortschaften, ganze Städte und Völker wurden angesteckt und gebärdeten sich wie Wahnsinnige. Alle waren in Aufregung und verstanden einander nicht. Ein jeder meinte, nur er allein sei im Besitz der Wahrheit, und es quälte ihn der Anblick der anderen. Er schlug sich an die Brust, weinte und rang die Hände. Man wusste nicht, wen und wie man richten sollte. Man konnte sich nicht einigen, was als gut oder böse zu gelten hatte. Man wusste nicht, wen man anklagen, wen man freisprechen sollte. Die Menschen erschlugen einander in einer sinnlosen Wut. Ganze Heere rotteten sich zusammen, aber die Heere begannen schon auf dem Marsch, plötzlich sich selbst zu zerfleischen. Die Ordnungen lösten sich auf, die Krieger stürzten sich aufeinander, stachen und mordeten, bissen sich gegenseitig und fraßen einander auf. In den Städten wurde den ganzen Tag die Sturmglocke geläutet. Alle wurden zusammengerufen, aber wer da rief und wozu man rief, das wusste niemand. Jedoch alle waren in Aufregung. Man ließ das einfachste Handwerk im Stich, denn jeder kam mit seinen Gedanken, mit seinen Verbesserungen, die er vorschlug, und man konnte sich nicht einigen. Der Ackerbau wurde eingestellt. Hier und da liefen Menschen zusammen, einigten sich über etwas, schworen, einander nicht zu verlassen, aber gleich danach begannen sie, etwas ganz anderes zu tun, als was sie soeben beschlossen hatten, begannen sich gegenseitig zu beschuldigen, wurden handgreiflich, kämpften und schlugen sich gegenseitig tot. Feuersbrünste entstanden, Hungersnot trat ein. Alle und alles ging zugrunde. Die Pest schwoll an und verbreitete sich weiter und weiter. Retten konnten sich in der ganzen Welt nur einige Menschen. Das waren die Reinen und Auserwählten, denen bestimmt war, ein neues Menschengeschlecht und ein neues Leben zu begründen, die Erde zu erneuern und zu säubern. Aber niemand hatte diese Menschen je irgendwo gesehen. Niemand hatte ihr Wort und ihre Stimme je gehört. Es quälte Raskolnikow, dass dieser sinnlose Fiebertraum so traurig und so qualvoll in seinem Gedächtnis nachklang, dass der Eindruck dieser Fieberfantasien so lange nicht verging. Die zweite Woche nach Ostern hatte schon begonnen. Es waren warme, klare Frühlingstage. Im Sträflingssaal des Hospitals hatte man die Fenster geöffnet, vergitterte Fenster, unter denen ein Wachposten auf und ab ging.